Transparenz für die Ohren. Dann ist es 9 Uhr. Herzlich willkommen hier in der, wie viel ist das? 36. Bufo-Sprechstunde hier im Dicken Engel im Konferenzzentrum vom NRW-Mambel. Und wir haben den Stefan da und den Michael. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend. Hallo, miteinander. Lasst uns doch mal wieder mit der guten alten Sitte beginnen, dass die anwesenden Vorstände was über ihre Woche erzählen und wie das verlaufen ist. Und ich hole gleich noch die Hermie aufs Podium. Ja, mache ich doch gerne. Das vergangene Wochenende war bei mir sehr ruhig. Ich habe mal also fast piratenfrei gehabt. Wir waren am Samstagabend auf einer Geburtstagsfeier, die sehr schön war. Also alles gut. Das Wochenende davor und damit auch seit der letzten Bufo-Sprechstunde, weil die letzten Montag ja nicht stattfand, wenn ich mich recht erinnere, war ich in Schleswig-Holstein, PT, und wir haben Stefan Bartels im Krankenhaus besucht, der ist aber inzwischen wieder raus, also wieder auf dem Weg der Besserung. Schleswig-Holstein, der Parteitag war gut, es hat Spaß gemacht, den Leuten zuzugucken, wie sie motiviert über Politik diskutieren und Entscheidungen treffen. Das ist das, was bei den Piraten immer wieder schön zu sehen ist. Und ansonsten ist im Augenblick alles im grünen Bereich. Keine Shitstorms, keine Gates, wenn ich das richtig übersehe, könnte man also als zu Hause alles positiv sehen. Michael, Hermie, über eure Woche. Hermie, ladies first. Ja, okay, ich zuerst. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Wie war meine Woche? Ich war von Mittwoch bis Sonntag in Berlin, um verschiedene Termine wahrzunehmen. Unter anderem den Untersuchungsausschuss. Dann war ich zur Jubiläumsfeier ein Jahr Piratenbüro Berlin Steglitz-Zehlendorf eingeladen. Das war eine sehr spaßige Veranstaltung. Da habe ich auch irgendwie ein paar Leute von der Bezirksverordnetenversammlung und von einigen Ausschüssen kennengelernt, auch von anderen Parteien. Und am Sonntag war ich mit Lothar beim P-Shop zu Besuch und habe mit Gordon Gespräche geführt und wir haben auch mal unsere das ganze Lager und so weiter besichtigt. Und das war's im Prinzip. Wie geht's denn eigentlich dem P-Shop? Könntest du deine Frage, also dem P-Shop geht's an sich eigentlich gut. Wir hatten 2014 ein kleines Problem mit dem Umsatz. Das ist aber teilweise auch der ganzen Verwirrung geschuldet, ob es den P-Shop jetzt gibt oder nicht gibt, ob er weitermacht oder nicht weitermacht. Das wurde wohl etwas sehr unklar kommuniziert, aber es gibt jetzt die Möglichkeit, T-Shirts und Tassen und diverse andere Artikel quasi on demand drucken, weil wir da jetzt die entsprechenden Maschinen und Geräte vor Ort haben. Das heißt, es wird in nächster Zukunft einiges im Sortiment ankommen. Okay, also P-Shop is alive and well. Auf jeden Fall. Gut zu hören. Ich sehe hier im Publikum jemanden, der das ansonsten gefragt hätte. Michael. Ja, meine Wochen, nachdem die letzte Vorstandssprechstunde ja ausgefallen ist, gehe ich jetzt mal auf die letzten 2 Wochen, sind dadurch gekennzeichnet, dass es jetzt stressiger wird. Ich beichte das jetzt gleich mal der Piratenöffentlichkeit. Ich bin ja damals eigentlich angetreten mit dem Ziel, ein Jahr quasi arbeitsfrei zu machen, um meine ganze Kraft und Zeit und Energie den Piraten zu widmen. Das konnte ich nicht durchhalten, nachdem so die ein oder anderen meine Untermieter dann gar nicht mehr gezahlt haben und da jetzt inzwischen, ich glaube, roundabout 5.000 Euro an Mietschulden aufgelaufen sind, bin ich dann langsam selber Inge geworden und ich habe jetzt das nächste Projekt angefangen, was dann natürlich heißt, dass Piraten nur noch abends und an den Wochenenden, das heißt auch die Abende sind jetzt immer sehr gut gefüllt mit verschiedenen Mumbles und E-Mails aufarbeiten und solche Geschichten. Ansonsten hatte ich am Sonntag noch ein längeres Telefonat bezüglich der Vorbereitung des Bundesparteitags. Dort gehen wir so langsam rein, die Teams aufzubauen. Nachdem das jetzt noch ein paar Monate hin ist, alles in der entsprechenden Ruhe und Gelassenheit. Und wir hatten ja vor einer Woche den Wahlkampfauftakt in Bremerhaven, also Samstag vor einer Woche, was eine ausgesprochen motivierende Geschichte war. Es war alles gut bis aufs Wetter, also typisches Seewetter mit Rumnieseln und so, aber ansonsten gute Stimmung bei den Anwesenden. Wir hatten während der Veranstaltung zwei Neueintritte, die Presse war da, hat auch darüber berichtet, sogar mit Bild, und inzwischen läuft das in Bremerhaven ziemlich gut an und ich bin guter Hoffnung, dass es demnächst auch in Bremen selbst gut anlaufen wird. Schön zu hören. Genau, da brauchen wir demnächst auch einen Standardslot aktueller Wahlkampf. So, prima. Haben wir noch weitere Vorstände, die hier irgendwo rumlungern und uns noch ihre Woche erzählen wollen? Ja, der Christus war doch auch in Berlin. So, da ist er. Hallo Christus. Sollen wir jetzt hier auch noch was von der Woche erzählen? Okay. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe 3 Blogs veröffentlicht. Dann war ich ebenfalls im NSA-Ausschuss, das war relativ interessant. Ich habe mich mit ein paar Piraten in Berlin getroffen, war auch interessant. Ansonsten war ich, glaube ich, am Wochenende nirgendwo unterwegs. Nee, war ich nicht. Ich hatte private Termine. Ja, das war es dann eigentlich. Und letzte Woche habe ich noch irgendwas gemacht, aber ich bin jetzt gerade überraschend hier drin. Ich weiß es gerade nicht. Privatleben, Christus, wie kann man das haben als Bundesvorstand der Piratenpartei? Gut, das Saalmikrofon ist offen für Fragen. Ansonsten gehen wir zum Pad. Lasst uns zum ersten Mal die Fragen zum Bundesparteitag in Würzburg im Juli, mitten in den Ferien, behandeln. Wie seid ihr denn auf diesen Termin gekommen? Naja, das war im Grunde relativ einfach. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, haben Bewerbungen bekommen, haben die Bewerbungen daraufhin geprüft, was davon wie teuer ist und realistisch, und haben uns für das mit Abstand am günstigsten Angebot entschieden. Und dass das jetzt in den Ferien für manche Bundesländer liegt, ist vielleicht für den einen oder anderen ein Problem, aber ich glaube nicht, dass es für die Piratenpartei definitiv ein Ausschlusskriterium ist. Vor allen Dingen hat kürzlich jemand geschrieben, die Tatsache, dass Studenten andere Ferien haben als Schüler, würde eh dafür sorgen, dass wir immer irgendwo in Ferien liegen. Also das ist eine relativ sinnfreie Diskussion, nach meinem Gefühl. Ja, vielleicht ist er für den einen oder anderen auch ganz angenehm, weil er dann da ein bisschen Urlaub machen kann. Würzburg ist ja auch eine ganz nette Stadt. Da flogen so Zahlen von 15.000 Euro Gesamtkosten rum. Kannst du das bestätigen? Na, da gebe ich das Wort an Michael, der kann das genauer beziffern und ausführen. Ja, das hängt von ein paar Sachen. Ich kann die Gesamtkosten noch nicht sauber prognostizieren, weil auch solche Geschichten noch in der Diskussion sind, ob wir uns wieder einen Gebärdensprachdolmetscher leisten können, wollen, müssen, oder ob das vielleicht mit dem traditionellen Live-Protokoll vom Traf vielleicht nicht exakt genauso gut, aber doch eine annehmbare Lösung ist, die uns wirklich massiv deutlich günstiger kommen würde. Meine Idee ist, dass wir dort der nächsten Spendenkampagne einfach auch dafür einen Spendenslot machen, und wenn da eine entsprechende Summe zusammenkommt, das muss jetzt nicht zwingend die volle Summe sein, aber zumindest mal die Hälfte von dem, was das uns kosten würde, dann machen wir das, und ansonsten verzichten wir weinenden Auges drauf, weil wir müssen sehen, dass die finanzielle Gesamtsituation sehr kritisch ist, und da müssen wir auch solche Dinge auf den Prüfstand stellen. Und bezüglich der Gesamtkosten, 15.000 ist nicht unsportlich, wenn ich mal die Kosten der anderen Parteitage vergleiche, aber wenn wir dort an allen Ecken mit einem sparsamen Ansatz rangehen, durchaus schaffbar, durchaus auch vielleicht sogar noch ein gutes Stückchen unterbietbar. Wow, lass das WLAN weg, dann konzentrieren sich die Leute auch auf den Parteitag. Habe ich auch schon mal gesagt. Gut. Ja, Location sieht ja super aus. Hotelkontingente können wir jetzt natürlich vergessen, aber ich glaube, ihr habt was geblockt, oder? Nein, wir haben nichts explizit geblockt. Das hat in der Vergangenheit traditionell immer gar nicht geklappt, dass nämlich die allermeisten Piraten dann, sobald der Termin bekannt war, sich auf eigene Faust was besorgt haben. Und aus dieser Erfahrung haben wir gelernt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Würzburg eigentlich mit Hotelbetten sehr gut eingedeckt ist, dass es auch in der Umgebung noch aus ausreichend gibt, dass es auch so Sachen wie Jugendherbergen, Ferienwohnungen gibt. Und wir sind ja mitten im Sommer, da wird es auch sicher Campingmöglichkeiten geben. Und wir werden dann jetzt von der BPT-Orga eher dran gehen, dass wir schauen, was können wir so zum Beispiel an günstigen Campingmöglichkeiten organisieren, ob man da einen Rahmenvertrag mit irgendeinem Campingplatzbetreiber macht, um da günstige Preise kriegt, ob man da vielleicht irgendeinen Bauern bequatscht und da irgendeine Möglichkeit findet. Dadurch, dass die S.Oliver Arena ja eigentlich eine Sporthalle ist, sind wir dort auch gut ausgestattet mit Duschen und solche Sachen, sodass uns auch an dieser Stelle wieder gewisse Spielräume eröffnet werden. Aber das tun wir jetzt in aller Ruhe mal organisieren. Im Moment habe ich meinen Fokus tatsächlich noch so ein bisschen auf der Bremenwahl. Supi, hier fragt jemand, ob man da ein bisschen Basisbeteiligung mitmachen könnte. Das hatten wir letztes Mal schon ausführlich diskutiert. Vielleicht was fürs nächste Mal. Ich schreibe es mir auf die Liste, was wir ausreichend weit vor dem übernächsten Parteitag diskutieren könnten. Aber etwas ist mir auch aufgefallen. Wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben heute und ich habe mit großer Überraschung gelesen, dass wir die Weichen für die Bundestagswahl 2017 stellen. Das finde ich natürlich super, weil das wäre genau jetzt die richtige Zeit, das zu tun. Aber wie wird sich das konkret ausdrücken auf diesem Parteitag? Ihr schreibt doch sowas da nicht hin aus Spaß. Dirk, wir sind einfach davon ausgegangen, in unserer optimistischen Art, dass die Mitglieder der Piratenpartei die Gelegenheit nutzen und diesen Parteitag tatsächlich dazu benutzen, um Anträge zu stellen, die uns für die Bundestagswahl 2017 voranbringen. Und ich glaube, dass das ein gutes Statement ist, das man Richtung Presse geben kann. Und jetzt ist, wie sagt man so schön, die Basis gefordert. Ah, super. Ich glaube, ich habe da noch eine digitale Agenda irgendwo in der Presse. Die könnten wir uns mal vornehmen mit ein bisschen Basisbeteiligung. Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich einiges zu tun. Und Spaß beiseite, ich könnte mir vorstellen, dass man mit ein paar vernünftigen Anträgen tatsächlich, wie soll ich sagen, Meilensteine auf den Weg bringen könnte, die uns wirklich helfen. Aber das muss man halt tun. Was ich glaube, das nicht funktioniert, zumindest nicht innerhalb der Piratenpartei, sind sogenannte Leitanträge, wie man es von anderen Parteien kennt, wo der Vorstand hergeht und entsprechende Dinge ausformuliert und dem Parteitag zur Abstimmung vorlegt. Ich habe so das Gefühl, dass das innerhalb der Piratenpartei nicht besonders positiv wahrgenommen würde. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, über das ich schon ein paar Mal nachgedacht habe und vielleicht probieren wir es ja trotzdem und sind dann überrascht vom Ergebnis. Mal gucken. Man darf gespannt sein. Hier wird im Pad gefragt, wird es die Möglichkeit geben, um Grundsatzfragen um die Zukunft der Partei zu diskutieren? In den Auszählpausen und sonst wann? Ja, nun, also ich glaube nach wie vor nicht, dass ein Parteitag mit rund 1000 Mitgliedern die richtige Möglichkeit oder die geeignete Möglichkeit ist, um grundsätzliche Diskussionen welcher Art auch immer zu führen, sondern so ein Parteitag eben tatsächlich die Gelegenheit ist, Entscheidungen zu treffen. Und die Diskussionen müssen im Vorfeld geführt werden. Ich glaube, dass wir dazu andere Instrumentarien brauchen. Wenn ich da noch ergänzen darf, wir haben derzeit die Situation, dass wir bei den Vorstandswahlen wirklich jedes Vorstandsamt einzeln wählen müssen, gegebenenfalls sogar noch mit einer Stichwahl obendrauf. Das ist ein Verfahren, das sehr zeitintensiv ist. Gegebenenfalls kommt ein Satzungsänderungsantrag, der uns dann gestattet, das etwas, ich sag jetzt mal, effektiver abzuwickeln. Und dann würde uns auch Zeit bleiben für andere Dinge. Wie könnten die dann aussehen? Was hättet ihr dann vor? Also da war auch noch die Frage nach den Auszählpausen und so. Würde mich auch mal interessieren. Was wir, bitte präzisier mal die Frage, was wir dann wo vorhaben? Ja, also gerade auf Wahlparteitagen und gerade wenn wir viele Auszählbussen haben, bietet sich es natürlich an, dafür was vorzuhaben. Kann irgendwie My Little Bunny sein, das kann aber auch was anderes sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr keine Ideen dafür habt, die ihr vielleicht mal in die Runde werft. Kann ja immer noch ganz viel Protest kommen und wir wollen was ganz anderes machen und so. Also Ideen dazu, entschuldige, ich grätsche jetzt einfach mal vor, Ideen dazu haben wir jede Menge. Die Frage ist, welche davon sind tatsächlich sinnvoll umzusetzen, um halt die begrenzte Zeit zu nutzen. Ich halte es jetzt auch im Moment gerade nicht für zielführender, jetzt irgendwie alles irgendwie aufs Tablett zu schmieren, damit es wieder eine Riesendiskussion gibt oder so, sondern da würde ich darum bitten, dass man uns als Vorstand erstmal ein bisschen Zeit noch gibt, um sich das alles irgendwie in Ruhe zu überlegen und zu irgendwelchen sinnvollen Ideen zu kommen, die man dann diskutieren kann. Was ich da noch ergänzen möchte, jetzt aus Sicht eines Menschen, der bei so irgendwie 10 Parteitagen technische Wahlleitung gemacht hat, Auszählpausen zu nutzen, ist ja erst einmal für irgendwie gefühlt 90% der Beteiligten eine gute Idee. Allerdings hat dann die Wahlleitung massiv Probleme, Freiwillige zu finden, die da eben diese Auszählung vornehmen, wenn es gleichzeitig dann eben interessante Dinge gibt. Das ist uns in Bochum bei der Aufstellung der Europawahlliste ganz massiv zum Problem geworden, dass da Leute, die sich bereit erklärt haben, auszuzählen, dann eigentlich doch lieber wieder in den Saal wollten, weil dort dann die relevanten Anträge besprochen worden sind. Gut, dann denke ich, dass diese Frage hier im Pad hinreichend beantwortet ist. Das haben wir auch schon wieder. Und dann steht noch hier die leicht provokante Frage, habt ihr schon mal ausgerechnet, bis wann die Partei, wenn das mit der Finanzlage so weitergeht, du hattest das vorhin schon mal gesagt, knappe Kassen, laufen wir irgendwann, geht uns das Geld aus und wenn ja, wann? Naja, ganz so kritisch ist es im Augenblick noch nicht. Wir haben durchaus noch Landesverbände, die über nicht unerhebliche Reserven verfügen. Das einzige Problem ist, dass wir die Verteilung der Finanzmittel relativ ungeschickt gemacht haben in der Vergangenheit und das am Ende dafür sorgt, dass wir beispielsweise auf Bundesebene nur noch einen sehr, sehr kleinen Spielraum haben. Möglicherweise ist aber auch das ein Thema, das man auf einem Bundesparteitag mal angreifen und angehen müsste. Aber auch dafür gibt es meines Wissens noch keine Anträge. Das ist wohl noch zu früh dafür. Ja, soweit ich weiß, das ergänze ich mal, was der Seko gesagt hat, da haben wir, glaube ich, insgesamt mit den Landesverbänden eine Gesamtsumme von 1,7 Millionen, alleine für dieses Jahr. Ja, der Bund hat davon, ich glaube, 17% nur und wir haben die meisten Kosten. Das ist das Problem daran. Die Kosten sind ungleich verteilt mit den Einnahmen und Situationen. Sollten wir da mal ein Mumble machen, um das mit den Schatzmeistern des Bundes und mit denen von großen Landesverbänden mal zu diskutieren, dass da mal die verschiedenen Sichtweisen aufs Tablett kommen und dass die Basis dann ein bisschen weiß, worum es geht? Also soweit ich weiß, ist ja sowieso ein Schatzmeistertreffen geplant, wo die das alle ausdiskutieren würden. Ich glaube, die werden schon von sich aus irgendwie heiß laufen und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen verbal. Vielleicht sollte man das Mumble, wenn, dann später machen, um die ersten Ideen und Ergebnisse zu präsentieren. Okay, dann wende ich mich mal an Lothar, dass der, dass die Überlebenden dann uns den Verlauf der Diskussion völlig neutral schildern. Supi, so, P-Shop, BPT, Hotel, oh, das ist eine Finanzierungsidee. Könnte man die Hotelbuchung zum BPT über den P-Shop organisieren, um die Einnahmen zu erhöhen? Radio, ja. Radio Erevan würde antworten, im Prinzip ja, aber dann müssten die Parteimitglieder ja über die Partei buchen. Und nach aller Erfahrung aus der Vergangenheit werden die ab dann, wenn der Bundesvorstandsbeschluss irgendwie verkündet ist, 5 Minuten später sind die bei HRS und buchen sich ihr Hotel. Finde ich auch blöd, ist aber nach aller Erfahrung so. Interessanterweise, ich hatte das nicht gemacht und trotzdem, da sind noch tonnenweise Zimmer frei. Also kein richtiges Problem, aber vielleicht kann man das ja dem Stefan nochmal vorschlagen. So, hier, Saalmikrofon, Leute, 90 Leute im Zuhörerraum. Saalmikrofon, keiner. Okay. Okay. Dann geben wir das einfach mal Gordon auf die Agenda, dass er sich um die Piraten, die noch nicht gebucht haben, da kümmern soll und vielleicht kommt ja ein bisschen was zusammen. Genau, Leute, Saalmikrofon. Ich bin doch hier nicht der Alleinunterhalter. Nee, nicht doch, Bauer Jupp, grüß dich. Genau, du kannst deine Frage selber vortragen. Ja, wenn ihr von einem Themenkomplex Bundesparteitag schon weg seid, dann würde ich das so tun. Wenn noch jemand was zum Bundesparteitag hat, dann spreche er jetzt oder schweige bis nächsten Montag. Bauer Jupp. Ja, ich wollte mal fragen, ob ihr bei der Beantwortung von oder Bearbeitung von Mails zur Vorstand irgendwelche Prioritäten habt, von denen ich weiß und wenn dem so ist, welche das sind, weil Hintergrund ist der, ich habe am 18.03. 2 Anträge, die durchaus etwas kontrovers waren, geschrieben und eine Beschwerde, worauf ich bis heute keine einzige Reaktion gekriegt habe und am 20. noch 3 weitere Anträge, die sehr zügig am Folgetag bearbeitet wurden, auch schon bei einem vorbereiteten Pad für euch, den am Donnerstag. Mel, du sagst es selber, wenn es irgendwie was Kontroverses ist oder irgendwas, wo man vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen muss und wo man sich Gedanken drüber machen muss, dann braucht das halt alles entsprechend Zeit. Es tut mir leid, wenn du jetzt, beziehungsweise wenn du da länger warten musst oder so, aber wir können halt auch nicht alles auf einmal erledigen. Aber grundsätzlich Dinge, die eingehen, die werden auch bearbeitet. Ja, ich würde mich halt freuen, wenn dann wirklich eine Antwort kommt, wegen, hey, ist eingegangen, weil wo soll ich das sonst wissen? Wenigstens eine Ticketnummer oder so. Normalerweise bekommst du eine Ticketnummer, wenn du an Vorstand Ed schreibst. Nein, bei allen dreien vom 18.03. ist nichts gekommen. Gar nichts. Wie, du kriegst keine Ticketnummer? Entschuldigung, Hermann. Ja, sorry. Also du sagst, du hast welche geschickt, die bearbeitet wurden. Hast du da Tickets bekommen? Also eine Ticketnummer? Ja, am 20. habe ich noch 3 Anträge geschickt. Da habe ich direkt am 21. einen Antwortschreiben gekriegt mit Ticketnummern. Und vom 18.03. bis heute nichts. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass du die nochmal schickst. Vielleicht ist da irgendwas schiefgelaufen oder so, weil normalerweise... Der Sven sagt gerade, dass es im Chat, dass es keine automatischen Bestätigungen mehr gibt. Warum auch immer. Okay. Da er uns in der PolgefQ sehr unterstützt. Nee, im OTRS, sagt er. Im OTRS. Mag der Sven bitte mal zum Zuhörer kommen und das nochmal erläutern, weil ich mag nichts ablesen. Das OTS verschickt keine automatischen Bestätigungen. Also ich habe noch kein Ticket gesehen in der PolgefQ, weil das wird ja dann im Ticket auch dokumentiert, wo eine Bestätigung rausgegangen ist. Anders kann es beim Redmine sein. Schatzmeister zum Beispiel ist übers Redmine, da gibt es glaube ich eine. Das müsste man einstellen, dann geht auch das. Ja, das, was ich bekomme, waren definitiv auch manuelle Antworten vom Jan. Ja, also im Zweifelsfall, Tickets, die eingehen, werden auch bearbeitet, dann würde ich halt einfach um entsprechend Geduld bitten. Ich weiß, 5 Tage klingt jetzt erstmal viel, aber zu bedenken ist, dass wir auch nicht alle Mann jeden Tag irgendwie nur darauf warten, dass im OTRS irgendwas reinkommt, weil wir halt nebenher noch ein paar andere Dinge machen. Also ja, tut mir leid, wenn es lange dauert, aber das ist halt leider so. Sorry. Ja, ich wollte nur nicht, dass sich irgendwie eine Gedanke da einmischt, dass irgendwie ein Vorfeld aussortiert wird, weil, wie gesagt, das sind die Dinger, die später gekommen sind, eher bearbeitet worden. Nur einfach eine Antwort, dass da was ist, wird ja schon gereicht. Ja, aber haben wir ja tatsächlich recht. Im Zweifel einfach nochmal nachfragen. Nicht, dass was untergeht. Supi und vielleicht den Carsten. Der Carsten macht das doch, oder? Ja, aber ja. Ist im Augenblick etwas angeschlagen und braucht ein paar Tage Ruhe. Ansonsten. Ja. Also denkt mir an diese Leute, die hier sitzen oder gerade auch nicht. Die sind alle ehrenamtlich, ne? Mal dran denken. So, Saalmikrofon. Weiter Saalmikrofon bitte. Sonst frage ich zum Bio. Dann kommt keine Anzahl Mikrofon. Hier wird die Frage gestellt zum wiederholten Mal, Bio, was wird denn da aktuell unternommen und wie sieht's aus? Wann können wir mit Neuigkeiten rechnen? Ich meine, die Leute sind alle wahnsinnig gespannt. Im Kompass wird eine Reihe erscheinen zum Thema innerparteiliche Demokratie und so, und das Ding liegt auf Halde. Das tut vielen weh. Ja, das tut vielen weh, nicht zuletzt auch mir und dem Vorstand allgemein. Wenn es was Neues gibt, dann ist die Basis TM die erste, die es erfahren wird. Also solange da irgendwas, solange nichts Neues gibt, kann ich auch nichts Neues verkünden. Und die Antwort ist jedes Mal auf die Frage dieselbe. Wir sind dran. Wenn es was Neues gibt, dann wird es sofort bekannt gegeben. Können wir nicht eigentlich wenigstens mal so eine Art unverbindlichen BO machen, um das Verfahren zu testen bei irgendeiner Frage, wo es auch ein Lime-Survey getan hätte? Es gibt auch ein Verfahren, was die Bayern schon testen, soweit ich weiß. Das wollte ich jetzt gerade als nächstes machen. Es gibt eine Probeversion der BO-Software, die bei den Bayern getestet wird. Ich kann gerne mal den Link ins Pad schmeißen. Da können Interessierte mal ein bisschen rumklicken und ausprobieren. Supi, Zeile 60 bitte. Ist ja irgendwie eine verständliche Neugier, oder? Na klar. So, und nee, ich mag nicht mehr Blockupy reden, dann möchte ich nämlich auch ans Mikrofon. Aber wir haben den X-Wolf am Mikrofon. Hallo Wolfgang. Hallo. Ja, ich hätte nur eine Nachfrage zum Vorjährigen. Hermi, du sagtest, ihr seid dran, aber was wird denn aktuell gerade getan? Aktuell versuchen wir eine Möglichkeit zu finden, Geld aufzutreiben, um das außerhalb der Parteischiedsgerichte zu klären. Alles klar, danke. War das ein Spendenaufruf? Ja, Spenden sind natürlich immer herzlich willkommen. Gut, also Spenden mit Verwendungszweck Hermi. Und dann fahre ich davon in Urlaub. Mach dich. Was ich aber vorschlagen, damit Lothar nicht einen Herzinfarkt kriegt, wenn er das nachhört, Spenden mit Verwendungszweck Bio, meinetwegen Bio-Klärung, ist wahrscheinlich sinnvoller und besser. Hermi, tut mir leid, wenn ich deinen Urlaub jetzt versaut habe. Ach man. Wollten wir nicht auf irgendeinen komischen Planeten fliegen? Piratus am Mikrofon. Risa. Ja, aber auch dazu, also mich würde natürlich jetzt interessieren, welche Summe da gebraucht wird, um den Bio voranzutreiben. Also wie es klingt, heißt es ja, wir brauchen Geld für Anwaltskosten und das kann jetzt nicht so eine Riesensumme sein und wir warten ja schon relativ lange und von daher möchte ich doch gerne mal wissen, welche Summe ist es denn? Kann ich konkret eigentlich gar nicht sagen, aber wenn es da tatsächlich größeres Interesse gibt, können wir dazu vielleicht nächsten Montag das ganze Thema nochmal aufgreifen, dann würde ich mich auch entsprechend vorbereiten. Wäre das ein Angebot? Ja, das wäre super, weil ich meine, wenn ihr nach Geld sucht, müsst ihr auch wissen, wie viel. Also es war mal ein Betrag zwischen 1.000 und 2.000 Euro im Raum gestanden. Allerdings, Hermi hat recht, wenn wir das für nächsten Montag in Ruhe vorbereiten können, dann haben wir da mit Sicherheit auch eine bessere Aussage dazu. Ja, super. Dann nehmen wir uns das mal auf die Liste und das mache ich perfekt, dass wir es auch dran denken. Und weiter Saalmikrofon, weil Pet ist leer. Mir scheint der Flow. Ja, aber das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil der Lothar nicht da ist. Aber vielleicht könnt ihr das weitergeben und beim nächsten Mal vielleicht klären, wie sieht die Sache mit dem Bitcoin, mit der Bitcoin-Adresse aus, wo ich eben Spenden höre. Gibt es da Fortschritte? Habt ihr da schon nochmal drüber gesprochen? Nee, da müssen wir tatsächlich auf da warten. I'm sorry, müssen wir dich vertrösten. Kannst du ihm mal sagen, dass ich gefragt. Das kann ich machen, ja. So, mache ich mal wieder einen meiner berühmten letzten Aufrufe. Heute mal schnell, keine weiteren Fragen mehr, das kann doch nicht wahr sein. Da oben jubelt es schon so ein bisschen. Ahoi! Ja, gut, Lothar ist jetzt leider nicht da, dann macht es fast keinen Sinn. Dann fragst du das nächste Mal. Ich hätte aber trotzdem noch eine Frage. Gibt es denn irgendwo eine Inventarliste, was denn der Bundesvorstand alles besitzt? Du meinst die Budgets, die wir nicht besitzen? Oder was meinst du damit? So eine richtige Inventar? Ja, einfach so ein Inventar, was ich jetzt irgendwelche Fahnen haben, Schreibmaschinen, sonst irgendwas, keine Ahnung. Ach, dann antworte ich mal wieder Lothar. Ach nee, lass ich mal. Wird sicherlich irgendwo sein. Okay, danke. So, dann haben wir tatsächlich nichts mehr. Den Fragesteller oder die Fragestellerin zum Thema Raum, Blechtrommel, weise ich darauf hin, dass der Bundesvorstand hier nicht zuständig ist, sondern der Landesvorstand Nordrhein-Westfalen. Wen dieser Raum tatsächlich stört oder wer nicht möchte, dass er Blechtrommel heißt, sondern lieber Holztrommel, der oder die möchte dann bitte sich an die Mumble-Moderatoren oder an den Landesvorstand Nordrhein-Westfalen wenden. Und das hatte Erfolg. Am Saalmikrofon ist der Danny. Ich war nur vorbereitet, wenn jetzt dazu irgendwas gekommen wäre. Wahrlich. So, dann war's das, ihr Lieben. Schön, dass ihr da wart für den Podcast nochmal. Wir hatten hier den Stefan, den Michael, den Christus und die Stefanie. Sehr schön, dass ihr da wart. Kurze Sprechstunde, kurzer Podcast. Bauer Jupp, dich würde ich gerne mal fragen, welcher von den Bauer Jupp im Chat hatte denn recht? Hat deine Aufnahme geklappt? Ja, alles bestens. Supi. Chat-Trollen vom Feinsten war diesmal richtig gut. Vielen Dank an die anderen vier Bauer Jupp, die ich hier gesehen habe und die gesagt haben, dass sie verschiedene Probleme bei der Aufnahme hatten. Wir werden das ja im Podcast sehen, wer da der Troll war. Dank euch, danke 97 Zuhörern, nee, 99 Zuhörern und eine wunderschöne Woche, bis es dann in der nächsten Woche ein bisschen mehr um den BO gehen wird. Ja, schönen Dank wie immer an alle Teilnehmer und einen schönen Abend zusammen. Von mir auch vielen Dank und eine gute Nacht. Und auf noch aus. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.